Electric Kingdom. Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht fragen, was ist eigentlich los mit Non-PG? Es erscheinen keine neuen Folgen mehr. Die Ecken 211 ist stumm. What's up? Ist stumm. Non-PG, der Wrestling-Podcast, ist stumm. Was ist da los? Ich kann es euch sagen, wir haben uns weder gestritten, noch irgendwie anderweitig getrennt. Es ist ein Zeitproblem und ein Interessenproblem, glaube ich. Also ich werde euch jetzt in diesem Post mal so versuchen, ein bisschen zu erzählen, warum es aktuell keine neuen Folgen von uns gibt. Und ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ganz vorne möchte ich erstmal damit anfangen, dass sich bei mir einiges geändert hat. Meine Tochter geht zur Schule, dementsprechend brauche ich mehr Zeit für sie und möchte auch mehr Zeit für sie investieren. Die fehlt mir natürlich beim Podcasten. Es ist so, wenn ich einen Podcast mache, dann habe ich danach, nachdem der Podcast aufgenommen ist, ungefähr noch 1 bis 1,5 Stunden Arbeit damit. Das sind so Sachen wie Texte schreiben, Podcastnamen überlegen, Schlagwörter schreiben, Twitter, Facebook, YouTube-Posting, auf der Webseite natürlich das Ganze veröffentlichen. Also das nimmt immer wieder ein bisschen Zeit weg. Ich habe aufgehört, auf Moonsoul zu posten, um nochmal ein bisschen Zeit einzusparen. Das sind auch mal 15 Minuten, die da ins Land gehen. Sprich, wenn ich mit dem Chris zum Beispiel so eine Non-PG-Wrestling-Folge aufnehme, dauert das in der Regel 2,5 Stunden für mich. Ja? Also klar, wir treffen uns, sage ich jetzt mal, um 8, dann 10, 20 Minuten Vorgespräch, dann nehmen wir eine Stunde einen Podcast auf, danach quatschen wir nochmal eine halbe Stunde und dann nochmal eine Stunde Post-Productions. Also die 2,5 Stunden kriege ich relatív sicher immer voll. Dann ist es 10:30. Ich weiß nicht, ob es bei anderen Podcastern auch so ist, aber bei mir ist es so, dass mein Hirn irgendwie so eine Art geistige Hyperaktivität entwickelt, währenddem ich podcaste. Und ich brauche eine ganze Zeit, bis ich da wieder runterkomme. Sprich, wenn ich um 10:30 fertig bin mit dem Veröffentlichen, dann ist es trotzdem so, dass ich nochmal eine Stunde brauche, um runterzukommen. Dann sind es also schon 3,5 Stunden, die ich dafür investiere. Am nächsten Morgen muss ich um 5 Uhr aufstehen. Ich komme also um 11:30 ins Bett. Und ja, das geht zwar, aber es ist schon anstrengend, vor allem wenn man dann zum Beispiel am darauffolgenden Nachmittag mit seiner Tochter noch Hausaufgaben machen will oder so. Da sollte man, denke ich mal, schon so ein bisschen ausgeschlafen sein und nicht schon wieder ans Bett denken. Das ist bei mir das Problem, warum ich jetzt, sage ich mal, nicht mehr so viel podcasten kann, wie ich eigentlich podcasten wollen würde. Ich habe früher Tage gehabt, da habe ich von 17 Uhr bis spät in die Nacht gepodcastet. Das funktioniert jetzt so nicht mehr. Es war natürlich auch zu der Zeit, als meine Tochter noch sehr klein war und ich gar nicht so viel Zeit mit ihr verbringen konnte. Das muss man natürlich dazu sagen. Also für mich ist es völlig ausgeschlossen, dass ich mich um 5 zu Hause hinsetze, währenddem meine Tochter irgendwie alleine irgendwie was macht, nebenan im Zimmer und eigentlich gerne Zeit mit mir verbringen will. Also da geht die Tochter natürlich vor. Bei Pocho und Chris ist mit Sicherheit Zeit auch ein Problem. Aber ich glaube, dass beide auch momentan andere Dinge in ihrem Leben vorziehen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Also ich glaube einfach, dass beim Chris, das unterstelle ich ihm jetzt hier einfach mal, seine Beziehung mit seiner Freundin ihm so viel Spaß macht, dass das erstmal an oberster Stelle steht und alles andere sich hinten anstellen muss. Ja, also das ist einfach sein Ding. Er möchte Zeit mit seiner Freundin verbringen und er möchte vielleicht dann auch noch mal ein bisschen zocken. Er möchte Sport machen, geht dann joggen und was weiß ich. Sprich, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren war es mit Sicherheit so, dass für Chris, und wie gesagt, das unterstelle ich ihm jetzt einfach, dass für Chris das Wichtigste war, nach der Arbeit zu podcasten. Oder dass ihm das sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, nach der Arbeit zu podcasten. Und jetzt ist es halt einfach so, dass andere Sachen ihm noch mehr Spaß machen und Podcasten vielleicht nur noch die 3. oder 4. Position in der Prioritätenliste vom Chris einnimmt. Und das führt natürlich dann dazu, dass er dann auch nicht mehr so flexibel ist. Klar, wenn was bei mir ganz oben steht auf der To-Do-Liste, dann schaufel ich mir Zeit frei und gucke, dass ich es irgendwie hinbekomme. Wenn es auf Rang 4 steht, dieser Liste, dann ja, mache ich es halt, wenn es mir langweilig ist. Und ja, heutzutage ist es schwierig, Langeweile zu entwickeln. Wie gesagt, wenn du eine Partnerin hast, wenn du wenn du auf Arbeit gehst, Sport machen willst, du willst noch nebenbei zocken, Chris ist ja da wirklich ein absoluter Gamer und Trophäensammler, nenne ich ihn immer, weil Chris sammelt alle Trophäen, die er finden kann, bei jedem Spiel. Und jetzt kotzt er bestimmt, wenn er sich das anhört. Also er spielt gerne und das kostet alles Zeit. Und Podcasting ist dann halt erst auf Platz 3 oder Platz 4. Dann kommt noch Fußball. Er ist natürlich auch großer Fußballfan, das wisst ihr natürlich auch. Sprich, er zieht natürlich dann auch ein Champions League-Spiel dem Podcasting vor. Und dementsprechend wird das Zeitfenster, das wir für einen Podcast haben, immer kleiner. Und bei Pocho ist es ähnlich. Ich glaube auch, er ist inzwischen liiert, sehr, sehr glücklich. Er spielt wahnsinnig gerne Counter-Strike. Muss nebenbei im Einzelhandel arbeiten. Da gibt's natürlich dann auch krasse Arbeitszeiten und dementsprechend fehlt ihm auch die Zeit. Und auch bei ihm wird es so sein, dass Podcast nicht mehr auf Platz 1, 2 oder 3 steht. Weil ich gehe davon aus, dass er auch gerne podcastet, aber es ist halt einfach nicht mehr so wichtig wie früher. Und ja, Beispiel, 4Ecken2Elver, das wollen wir gern zu dritt machen. Oder mindestens zu zweit, in dem Fall dann Pocho und Chris, ist es halt so, dass man sich ständig um eine Stunde irgendwie verpasst. Heute kann ich ab 7, Chris kann aber nicht ab 7, Pocho kann morgen ab 8, da will aber der Chris nicht mehr. Okay, machen wir Mittwoch ab 5:30, da muss der Pocho noch arbeiten. Ihr merkt es wird natürlich immer schwieriger, wenn man am Tag vielleicht höchstens sich eine Stunde frei schaufeln kann. Also sind wir momentan in der doofen Situation, dass wir eigentlich schon gerne Podcasts aufnehmen wollen, also auch, ich nenne es jetzt mal intern, sprechen wir davon und wir haben auch Bock, wir haben Themen, es ist alles nicht das Problem, aber wir finden einfach keine geeignete Zeit und vor allem nicht genügend Zeit, also natürlich 20 Minuten hast du immer mal, aber das reicht natürlich nicht aus, vielleicht sollten wir uns da umstellen und auf 20 Minuten Podcasts in Zukunft setzen, das muss ich mal zeigen, ob das vielleicht noch eine Möglichkeit wäre. Also ihr merkt es, wir würden gerne, aber schaffen es aktuell nicht. Und das ist ärgerlich, ist sehr ärgerlich. Für mich kommt jetzt auch noch hinzu, dass ich bei MMA Radio auch erstmal kürzer treten werde. Das hat ganz, ganz viele Gründe. Zuerst habe ich mir überlegt, ob ich hier irgendeine Scheiße erzähle und sowas sage wie, ja, ich muss nebenbei noch was anderes jetzt machen. Nö, ich bin ganz ehrlich. Ich bin enttäuscht, wie sich MMA Radio auf YouTube entwickelt hat. Also da gibt's viele Folgen, die nur noch so 20 Klicks haben und so. Und das ist halt lächerlich. Also da müssen wir uns nichts vormachen, wenn du auf YouTube hier irgendwie mit 20 Klicks rumalberst. Also das ist für mich völlig absurd, dass ich dafür Zeit investiere. Ja, also ich glaube, wenn ich einen Blackscreen senden würde, hätte ich mehr Klicks. Also das, nee, kannst du vergessen. Und auch bei den Downloadzahlen entwickelt sich dieser Podcast nicht. Also ich kann ja mal hier die Zahlen raushauen. Ich habe da so 100 maximal 120 Downloads pro Folge und da bedanke ich mich natürlich bei den Hörern, die sich das anhören, gar keine Frage, aber es findet praktisch keine Weiterentwicklung statt, es kommt niemand dazu. Diese 100, 120 Downloads habe ich seit Beginn von MMA Radio, also seitdem ich das alleine mache und es entwickelt sich einfach überhaupt nicht. Null. Ich habe auch mal Folgen dabei mit nur 80 Downloads, sprich das Interesse steigt im Schnitt definitiv nicht, es bleibt gleich. Vielleicht nimmt es sogar eher ab. Ich investiere enorm viel Zeit. Ich nutze mit Sicherheit eine halbe, wenn nicht sogar eine Stunde pro Tag, um mich durch News durchzukämpfen. Ich höre viele Podcasts und das macht mir auch alles Spaß. Aber dennoch muss ich sagen, es ist einfach Quatsch, wenn du so viel Zeit investierst und es interessiert keine Sau. Dann kannst du es auch lassen. Jetzt werden natürlich die 100 sagen, die es interessiert. Ja, aber mich interessiert, wie gesagt, nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr das anhört und dass euch das gefällt, aber für mich ist halt einfach das Ding, ich habe eine Tochter und die ist mir mehr wert als 120 Downloads. Ja, also wenn ich jetzt sehen würde, das ist ein Podcast, der Woche für Woche mehr Leute erreicht, aber das ist nochmal auch so ein Punkt. Keine alte Sau retweetet das, keine alte Sau kommentiert irgendeine Folge, es gibt keine Likes, es gibt keine Favs auf Twitter, also ich meine, mal ganz ehrlich, also da muss man sich natürlich selber hinterfragen, macht das dann Sinn, diesen Podcast weiter zu betreiben? Ja, wenn es halt keine Sau interessiert, dann kannst du es auch sein lassen. Und so sehe ich es halt. Ich hab mir wirklich den Mund fußlich geredet und darum gebeten, immer mal wieder zu retweeten und zu liken. Das macht halt keiner. Vielleicht ist es auch eine andere Kultur, aber es ist natürlich für mich schwierig, dann neue Leute zu erreichen. Und ich sag's nochmal, das ist kein Vorwurf an irgendwelche Hörer. Das ist eher so, dass ich da für mich dann auch die Prioritäten anders setze. Ähnlich wie ich das vorhin über den Chris gesagt habe. Für mich steht, und das ist, denke ich mal, mehr als nachvollziehbar, natürlich die Familie über alles. Und klar, wenn ich jetzt Zeit habe, dann zocke ich halt auch vielleicht lieber eine Runde oder gehe joggen oder sowas und setze mich nicht hin und lese MMA-News durch. Ja, und das ist im Endeffekt der Grund, warum hier unser Kanal gerade so ein bisschen austrocknet. Wir werden ihn aber nicht austrocknen lassen, das kann ich euch schon mal sagen. Also wir werden definitiv weiterhin Podcast-Folgen aufnehmen. Ich denke mir, dass die Abstände zwischen den Folgen größer werden. Ich werde auch weiterhin, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, die Klassiker posten, alte Non-PG-Folgen, alte Vierecken-Zweielfer-Folgen. Also wir werden den Kanal nicht versiegen lassen. Das haben wir uns ja fest vorgenommen, als wir das ganze Ding wieder neu gestartet haben, dass wir nichts mehr komplett einstampfen, sondern dass es dann halt einfach keine Folgen oder weniger Folgen gibt. Und genau das passiert jetzt momentan. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich unsere Prioritäten auch mal wieder verschieben können. Man darf halt auch nicht vergessen, wir podcasten über Wrestling. Das ist so öde wie noch nie. Also ich habe noch nie sowas Langweiliges gesehen. Ich gucke auch kein Raw mehr. Ich ertrage es nicht. Ganz ehrlich, NXT ist ganz okay, aber auch da weiß ich Besseres mit meiner Zeit anzufangen. Ja, das ist halt dann schwierig. Soll ich jetzt einen Podcast weitermachen, obwohl mir das Produkt überhaupt nicht gefällt zurzeit? Ich meine, wie oft soll ich das jetzt noch erzählen, dass ich scheiße finde? Kann man sich natürlich da auch fragen. Also, ja, ich werde mir da mit Sicherheit weiterhin auch Gedanken machen, ob ich diesen Wrestling-Kanal ja weiter betreiben soll, zusammen mit dem Chris. Ganz klar, also es ist halt einfach so, jetzt machen wir eine Pause und werden dann sehen, ob uns das irgendwann wieder anfixt, dass wir sagen, okay, wir haben wieder Bock zu gucken und natürlich dann auch darüber zu reden. Ich spekuliere jetzt einfach mal auf die WrestleMania-Zeit, die nach dem Rumble losgeht. Ich hoffe, dass dann wieder die Qualität des Produkts anzieht. Aber mal ganz ehrlich, wir warten im Endeffekt schon seit Jahren darauf, dass das passiert und es passiert einfach nicht. Und ja, ich meine, wie oft kann man Scheiße vorgesetzt bekommen, bis man dann halt irgendwann mal sagt, nee, fresse ich nicht mehr. Und vielleicht ist das jetzt bei mir der Fall. Ja, weiß ich nicht. Chris guckt's noch sporadisch, würde ich mal sagen. Aber selbst das mache ich nicht mehr. Also selbst da ziehe ich wirklich eine Runde PS4 spielen vor. Ich glaube, selbst eine Runde in die Luft gucken ziehe ich vor. Ja, jetzt habe ich hier meinen ersten Electric Kingdom Post über 10 Minuten verfasst. Aber zu diesem wichtigen Thema kann man, denke ich mal, auch die eigentlich geplante Zeit etwas überziehen. Kann ich noch was abschließend sagen, wie es weitergeht? Eigentlich nicht, weil ich lasse mich selber überraschen. Also wir nehmen uns des Öfteren vor, heute nehmen wir mal auf, morgen nehmen wir mal auf, dann klappt's nicht. Und ja, es sollte mit Spaß betrieben werden, die ganze Sache, glaube ich. Also es lohnt sich nicht, wenn man sich einfach nur hinsetzt und einen Podcast aufnimmt, weil man es halt machen muss, ja, weil andere Leute davon ausgehen, dass es jetzt einen Podcast gibt. Und ja, Podcasten ist ein Hobby. Definitiv und keine Verpflichtung. Und ich denke mal, so werden wir das jetzt in den nächsten Monaten dann auch angehen. Also Non-PG besteht weiter. Wer Interesse an uns hat, der kann uns auf Twitter folgen. @nonpg.de oder @RickyPalm oder @elpocho81 oder natürlich @chrisenigma. Das zweite I ist eine 1. Und dann verpasst ihr auch nicht, wenn es jemals wieder neu, oder wenn es nicht jemals, aber es wird definitiv wieder Folgen geben, wenn es neue Folgen gibt, ja, da wird das Ganze gepostet. Vielleicht noch was kurz, ich lasse Facebook gerade so ein bisschen versiegen, denn ich hasse Facebook wie die Pest. Also Facebook ist wirklich sowas Ekelerregendes, möchte ich nicht mehr benutzen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht, ich habe den Non-PG-Twitter-Account mit dem Facebook Non-PG-Account verknüpft, sprich wenn auf Non-PG was geschrieben wird, also auf dem Twitter-Account von Non-PG was geschrieben wird oder was retweetet wird, erscheint das im Non-PG-Account auf Facebook. Die anderen Accounts, WhatsApp, da liked ja eh keine alte Sau. WhatsApp, MMA Radio und so. Ich glaube, 4 Likes oder so ein Scheiß. Also da ist eh nichts los. Da poste ich auch nichts mehr. Also ist mir egal. Ist mir völlig wurscht, was da auf Facebook abgeht. Wenn ihr wissen wollt, was für uns oder wenn ein neuer Podcast erscheint, dann solltet ihr uns auf Twitter folgen oder ihr guckt einfach auf nonpg.de vorbei. Und ich kann verstehen, wenn jetzt viele sagen, ah, oh, das war ja wieder so klar, aber so klar ist es eigentlich nicht, weil wir haben nichts beendet. Ja, wir haben einfach, wie gesagt, jetzt das Problem, dass wir zeitlich nicht zusammenkommen. Also es ist noch nicht mal so, dass wir keine Zeit haben, sondern dass wir keinen geeigneten Zeitpunkt finden. Aber das habe ich, denke ich mal, vorhin relativ ausführlich und deutlich erklärt. Ja, danke erstmal fürs Zuhören. Und ach, das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen. Für den einen oder anderen, der zu MMA-Radio-Zeiten die Workout-Beats genossen hat, es gibt wieder sowas in der Art, das nennt sich EK-Soundshow. Das ja, ist so ein kleines neues Projekt, was ich jetzt angehe. Kann ich jetzt noch nicht konkret dazu, oder ich kann noch nicht konkret dazu was sagen, wie häufig ich da Sets veröffentlichen werde. Ich habe mir nichts vorgenommen, ich mache es einfach so, wie ich Zeit habe. Aber EK Soundshow, da findet ihr in Zukunft Musiksets, die euch vielleicht beim Workout oder beim Joggen so ein bisschen unterstützen. Auch das findet ihr in aller Ausführlichkeit als Twitter-Poster natürlich auf @RickyPalm oder @nonpg.de. Da werde ich dann einen Post raushauen, sobald es neue Folgen gibt, beziehungsweise neue Feeds, die ihr auf iTunes abonnieren könnt. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das ist der aktuelle Status von NonPG und vielleicht nochmal der Aufruf an euch. Ihr würdet uns helfen, wenn ihr NonPG-Posts retweeten würdet, liken würdet, faffen würdet, auf YouTube einen Daumen nach oben da lassen würdet. Das sorgt nämlich dafür, dass auch andere Leute Wind von diesem Podcast bekommen.